Willkommen bei den Heizungstunern, dem Podcast für Heizungsbauer, Installateure und alle, die sich für Wärmetechnik interessieren. In dieser Show tauchen wir tief in die Welt der Heizungsanlagen ein, sei es der hydraulische Abgleich, hygienische Trinkwasserbereitungen, Fernwärme, Fußbodenheizung oder Smart-Home-Lösungen. Wärme trifft Wissen. Ich bin Tobias. Und ich der Florian. Und zusammen sind wir die Heizungstuner. Servus Florian. It's the most wonderful time of the year. Oh Gott, Florian. Es ist soweit, Tobias. Es war ja wundervoll gesungen. Aber auch wenn es ganz knapp vor der Tür steht, Weihnachten. Ja, wir haben das Jahr geschafft, Tobias. Es ist soweit. Kaum zu glauben. Aber irgendwie ist das Jahr wieder vorbeigegangen. Das hört immer mit der schönsten Jahreszeit auf, so wird es einem immer propagiert. Und tatsächlich mit Lebkuchen, Glühwein und Bratwurstsemmeln auf dem Weihnachtsmarkt lässt sich das wirklich gut zu Ende bringen. Aber ja, das Jahr ist geschafft und ich glaube, die Formulierung ist auch gut so. Ne? Geschafft, passt ganz gut, ja. Es war wieder fordernd, es ist uns nicht fad geworden, glaube ich, da kann ich auch für dich sprechen. Absolut. Gab wieder genug zu tun, genug Neues. Es gibt ja immer wieder Herausforderungen, am Ende macht es den Beruf ja auch so interessant, aber es gibt ja immer wieder Herausforderungen, die wir meistern dürfen, meistern können, zum Teil müssen. Aber dieses Jahr war tatsächlich... Aber irgendwie sagen wir das seit Jahren immer wieder. Es war eine echte Herausforderung. Ja, es ist irgendwie, jedes Jahr hat wieder eine eigene Herausforderung. Man kann nicht sagen, okay, es ist dann immer zur gleichen Zeit des Jahres das und das, sondern einmal geht es in die Richtung, dann geht es in die Richtung. Jedes Jahr fordert einen aufs Neue und wie du so schön sagst, das macht es auch irgendwie spannend. Es wird nie langweilig. Wir lernen nie aus. Es gibt immer wieder Neuigkeiten, neue Produkte, man kommt auch, wenn man sich im Detail beschäftigt, auch bei Dingen, die man eigentlich schon Jahre kennt, kommt man trotzdem auch wieder auf neue Sachen drauf, wenn man sich oft im Detail beschäftigen muss auch. Und ja, aber das Jahr ist geschafft. Es gibt auch in den Kundenbeziehungen, die ja unseren Job zum allergrößten Teil ausmacht, in den Kundenbeziehungen immer wieder Highlights in alle Richtungen. Da gibt's Menschen, Leute, die du kennenlernst im Laufe des Jahres. Man kannte sich zum 1. Januar noch gar nicht. Und jetzt, rückblickend ganz kurz vor Weihnachten, muss man sagen, wir haben ein Wahnsinnsjahr miteinander verbracht. Ob da jetzt große Aufträge entstanden sind oder einfach nur technisch interessante oder ob man einfach auch menschlich mal ganz tolle Leute kennengelernt hat, passiert natürlich genauso wie auch mal das Gegenteil, dass da Enttäuschungen dabei sind, dass man mit Kunden, mit denen man sich sehr viel versprochen hat, weniger umsetzen konnte, als man dachte. Aber genau das macht es ja eigentlich aus. Ne? Und ja, so ist es. Schön ist ja dann, wenn die Kunden zu Freunden werden und wenn man zum Teil dann auch das gleiche Hobby hat. Mir fällt zum Beispiel ein, ich habe heuer im Sommer sind ja immer wieder die Autotreffen und ich fahre mit meinem Youngtimer da auch gern am Wochenende zu treffen. Und ich glaube, ich habe 4 oder 5 Mal an darauffolgenden Wochenenden immer einen Kunden von mir getroffen, der auch einen Oldtimer hat. Der hat so einen coolen alten Opel Manta. Einen gelben Opel Manta und der hat den schon, glaube ich, Zweitbesitzer, also wirklich schon lange und der schraubt auch jeden Winter und dann wird wieder ein neues Differential eingebaut und der Motor wieder, dort wieder ein poliertes Teil und so weiter und ich habe dann echt schon schmunzeln müssen beim 3. oder 4. Mal, sag ich, du, mich jetzt muss ich mal einen Termin bei dir eintragen, weil ich triff dich ja privat schon öfter wie im Büro und ja, irgendwie das... Macht dann schon Spaß auch, ja. Wenn man sieht, die sind aus dem gleichen Holz geschnitzt und auch die Interessen sind auch gleich und da ergänzt man sich dann auch im Beruflichen ganz gut, wenn man privat endlich tickt, denke ich. Das ist ja das eine, wenn man die Leute dann bei den Veranstaltungen trifft. Wenn wir beim Kunden beispielsweise mal ins Büro reinkommen, wenn wir uns dort vor Ort treffen und was weiß ich, am Schreibtisch oder im Regal dahinter irgendein irgendein besonderes Teil steht, ein besonderes Auto oder ein Motorrad, bedeutet das ja, dass der da eine Affinität dazu hat. Und da lässt sich auch ganz, ganz schnell die Brücke schlagen. Und da habe ich auch ganz viele, in den letzten Jahren ganz viele Menschen getroffen, die genau denselben Tick zum Thema, jetzt in dem Fall alte Porsche haben wie ich, oder allgemein die hohe Affinität zum Auto haben. Also das ist eine wirklich wunderbare Sache, dass, glaube ich, im Handwerk als solches auch, ich sag mal so, Mechanik und Bewegung und Fahren ganz, ganz großes Thema ist. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das habe ich tatsächlich dieses Jahr dann nicht erreicht, dass ich auch mal zu so einem Treffen fahre, entweder mit meinem alten VW-Bus oder mit dem alten Porsche. Das hat dann die Zeit nicht hergegeben, oder wenn die Zeit vielleicht mal da war, habe ich die einfach genutzt, um auch mal durchzuatmen, ohne was zu tun. Und was ich auch nicht geschafft habe, das will ich eigentlich seit Jahren mal machen, ich möchte mit dem Auto mal auf die Rennstrecke gehen. Hast du das schon mal gemacht mit deinem R32? Überlegt schon oft, aber tatsächlich dann auch noch nicht gefahren, weil der Bullring ist ja sehr nahe bei uns. Und Kumpels von mir, die fahren da regelmäßig auch unten. Und ich bin da auch schon mitgefahren und habe mir das auch schon angesehen. Und da wird schon sehr hart gefahren. Also auf der einen Seite ist es eine hohe Materialbelastung. Speziell die Bremsen beim VW, bin ich mir sicher, die kannst dann nach einem Turn am Ring wieder reparieren und wieder gegen neue tauschen. Und wo bei mir aber dann eher noch der Schalter im Kopf noch nicht umgeschalten hat, dadurch da relativ hart gefahren wird und manche dann auch über die Curbs fahren und so weiter. Also wenn es mir dann Steinchen vorne raufschmeißt, wo ich dann extra den Sommer eigentlich nur fahre, um das zu vermeiden, da bin ich jetzt dann doch wieder zu viel auf der Liebhaberseite wie auf der Fahrerseite. Da genieße ich lieber meine Landstraße und fahre einen Berg hoch. Aber Tobias, weil du sagst, Zeitthema, jetzt ist genau die richtige Zeit für nächstes Jahr schon zum Vorplanen. Und genau wie du habe auch ich auf der Bucketlist drauf, dass ich auch mal gern noch ein bisschen so die Pässe in Südtirol mit meinem alten Golf rauf und runter fahren würde. Vielleicht schaffen wir da sogar gemeinsam mal was, dass wir da 2-3 Pässe machen auf ein Wochenende oder so. Das wäre ja auch mal eine coole Partie. Heizungstuner goes on the road. Just to think about it. Da muss ich nicht nur drüber nachdenken. Das ist wirklich was ich seit Jahren mir immer wieder mal auf die Liste schreibe. Gerade Südtirol oder irgendwo so wunderschöne Pässe. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob das dann jetzt Werbung ist, die wir unbezahlt machen, aber es gibt so dieses Curves-Magazin. Das sind ganz, ganz tolle Hefte oder eigentlich Bücher, wo mit gigantisch tollen Fotos auch die einzelnen Pässe dokumentiert sind. Und da gibt es verschiedene Porsche-Editionen, da sind dann Porsche mit auf diesen Bildern drauf, rein retuschiert oder tatsächlich aufgenommen, wie auch immer. Das schaut auf jeden Fall super stark aus und bei jeder Seite hat man da Lust, wirklich diesen Pass mal selber zu fahren. Und da habe ich schon das eine oder andere, was ich wirklich mal machen würde, ob das Stifserjoch ist oder sowas. Da gibt es viel. Also wenn sich das mal verbinden ließe, Florian, da komme ich gern mit hin und dann verbringen wir da mal 1-2 Tage im Urlaub und dann fahren wir den einen oder anderen Berg einmal hoch. Sag ich mal, Planung ist das halbe Leben und jetzt am Ende des Jahres, da muss man schon wieder die coolen Dinge auch fürs nächste Jahr vorplanen, damit nicht das Jahr wieder vorbei ist und man hat dann zu wenig erlebt. Das wäre ja schlimm. Das stimmt. Ich habe ja das große Glück, dass ich meinen Terminkalender so ein bisschen abstimmen darf mit der Familie. Klar. Und ja. das werde ich auf jeden Fall tun. Und dann sollten wir uns da wirklich mal schauen und verabreden. Das klingt nach einem Ding. Schon, ne? Nach einer guten Idee. Aber ich sage, das Jahr 2025 hatte ja auch schon einige Highlights. Wenn ich so ein bisschen zurückdenke, schön, dass wir uns endlich mal persönlich kennengelernt haben. Ja, verrückt. Endlich auf der IAA. Welch Zufall, wir zwei Autofreaks treffen uns das erste Mal auf der Automesse. Das ist irgendwie ja fast kitschig. Du, aber wenn wir da eine Story hätte schreiben müssen, dann wäre die genauso geschrieben worden. Und deswegen ist es auch gut, genauso wie es passiert ist. Definitiv. Ich finde es auch schön, dass wir unsere WhatsApp-Gruppe immer noch aktiv halten. Ja. Mit dem Schwager auch. Der ist da auch voll dabei, glaube ich, bei uns. Das stimmt, ja. Ja, und auch, ich sag mal, dass wir uns weiter austauschen, wenn irgendwo mal ein Newsletter bei dir aufschlägt oder bei mir, dass wir uns da gegenseitig mal die Informationen zukommen lassen über Autos, bei denen wir uns Gedanken machen, ob das nicht das nächste Geschäftsauto sein könnte. Dann kommt die Nachricht, dass die Produktion vom nächsten Jahr schon ausverkauft ist und ein Auf und Ab, so wie im beruflichen Leben eben auch. So ist es, ja. Überall. Aber da, weil das berufliche Leben angesprochen ist, natürlich gibt es Herausforderungen in einem Markt, der jetzt gerade nicht unendlich expandiert, der in den letzten Jahren viel gewachsen ist und gerade im Moment so eine Konsolidierung durchmacht, haben wir, glaube ich, trotzdem viele, viele große Erfolge feiern können. Das muss nicht immer das unglaublich große Projekt sein, sondern einfach mal so Dinge, wo man sagt, Mensch, das ist entweder vor meiner Haustür oder so ein Projekt, das möchte ich unbedingt umgesetzt haben. Da gibt's wirklich ein paar schöne Sachen, die möchte ich dann echt als innerlich zumindest so als Erfolg abzeichnen bei mir. Mhm. Ja, diese sogenannten schönen Prestigeprojekte vor der Haustür. Ich verstehe das auch vollkommen, weil gerade bei den Dingen vor der Haustür, da fährt man dann immer wieder vorbei und denkt man sich, ja, vor ein paar Jahren, da haben wir gekämpft und da haben wir geschaut in der Planung und so weiter und so fort. Und dann schaust du rauf, ich habe es ja auch oft, wenn ich mit der Familie dann Richtung Kärnten reinfahre und dann fahren wir rund um einen Wörthersee und dann sage, ja, da sind meine Stationen drin und da ist das Speicherladesystem und da die Ventile. Und ja, das ist schon immer wieder ganz was Feines auch. Absolut, ja. Wir haben ja hier in Nürnberg ein großes, sehr großes Areal, was ehemals zum größten Teil ein Rangierbahnhof war. Der wird gerade komplett umgebaut zu einem Wohngebiet, bei dem 6.000 Menschen eine Wohnung finden werden. Und auch die Universität, ich glaube, die Technische Universität wird dort mit Lehrsälen oder Hörsälen vorhanden sein. Das ist ein ganz, ganz großes Areal. Ich glaube, sogar eines der größten Baugebiete tatsächlich gerade in Europa. Und natürlich nicht in jedem Bauabschnitt, aber in einigen Bauabschnitten konnte ich da auch Sachen platzieren. Und sowas macht einen glücklich, sowas macht Spaß. Das ist vielleicht nicht immer die größte Umsatzzahl, die dasteht. Aber wenn du siehst, das ist so ein Leuchtturmthema, da hat sich dann der Aufwand gelohnt. Definitiv, ja, definitiv. Genauso ist es, gibt ja auch immer wieder mal Situationen, wenn es nicht so automatisch flutscht. Ich habe wenn ich das so ein bisschen rückblicke in das Jahr, ich habe einen Auftrag avisiert bekommen mit 1000 RADV, du weißt, unser dynamisches Heizkörperventil. Und nach der ersten Prüfung war klar, ja, wir können das liefern, weil das auch eine sehr kurzfristige Ausführung beinhaltet hat. Das heißt, innerhalb von, ich glaube, 2 oder 3 Wochen musste das Ganze eingebaut sein. Im ersten Moment hieß es, ja, haben wir alles lagern, können wir sofort liefern. Am nächsten Tag kam dann die genaue Spezifikation, welche Dimensionen, welche Varianten von dem Ventil dann da tatsächlich benötigt werden. Und dann hat es plötzlich ein bisschen anders ausgeguckt. Da war nicht mehr jede Variante flächendeckend auf Lager. Klar, das war mitten im August, da wurden gerade alle Schulen saniert, weil Ferien sind. Da war einfach ein kleiner Materialengpass. Aber mit den Menschen, die im Hintergrund sind, ob das im Innendienst ist, in der Entwicklung, in der Produktion, haben wir das dann echt so steuern können, dass wir das noch knapp, aber tatsächlich wirklich haben umsetzen können. Und das sind dann auch die Momente. Wie gesagt, das ist jetzt ein schönes Projekt, ein großes Projekt, hat aber, ich sage mal, im Jahresumsatz nicht die entscheidende Rolle gespielt. Aber emotional lag mir da einfach viel dran. Und das macht dann auch glücklich, wenn man sieht, dass das in der Firma dann mit Hilfe aller oder ganz viele dann echt noch zum Erfolg werden kann. Auch wenn es mal hakt. Mhm. Ja, wenn es dann hart auf hart geht, dann ziehen dann trotzdem alle auf einen Strang. Und es werden ja wahrscheinlich dann auch nicht alle 1000 Ventile am gleichen Tag eingebaut worden sein. Und wenn man da mit Kunden in enger Abstimmung arbeitet, dann gibt es da immer wieder Lösung. Perfekt. Genauso ist es, ne? So soll es sein. Und das macht auch den Ausblick auf 26 dann irgendwie positiv, ne? Dass du weißt, dass du auch mal mit Herausforderungen umgehen kannst, dass du im Unternehmen Unterstützung bekommst, wenn es mal irgendwo hakt. Das macht ein gutes Gefühl. Ja, 26 wird sicher wieder ein tolles Jahr. Wir starten ja damit. Ich darf ja mit meinen Kollegen im Jänner 26 nach Dänemark ins Headquarter. Super. Also Jänner ist bei uns soweit, da freuen wir uns auch schon alle sehr, dass wir da rauf können. Für mich ja wieder rauf. Ich durfte ja voriges Jahr auch kurz oben sein. Und da haben wir einen super Start dann im Jänner, wo wir unser Kickoff in Dänemark machen. Ja. Und dann geht es eh schon los. Dann gehen die Messen schon los. Wir werden im Februar auf der Welser-Messe sein. Da wird es nicht fad. Bei euch geht es ja dann auch bald weiter. Genau, ja, von der Welser-Messe hören auch wir hier in Deutschland, genauso wie ihr wahrscheinlich von der ISH und IFH, also die beiden alternierenden Messen, die einmal in Frankfurt und im Folgejahr darauf dann in Nürnberg sind. Da ist nächstes Jahr die Nürnberger Messe, also bei mir vor der Haustür. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, dass wir uns gegenseitig besuchen auf den Messen. So ist es. Wollte ich mir schon lange mal anschauen. Wels ist immer eine Reise wert, also Wels ist eine super Messe. Und ich war schon auf der IFH Nürnberg, ich glaube das letzte Mal 2017, wenn ich mich richtig erinnere. Also da wird es auch wieder mal Zeit, dass ich wieder mal rausfahre. Es ist ja jetzt auch ums Eck. Der Schwager liegt ja mitten auf der Strecke, von daher, das wäre sicher eine tolle Sache, da die Heizungstuner wieder together wären. Also die Einladung ist hiermit ausgesprochen, Florian. Ebenfalls. Also wenn du ein Zimmerchen brauchst für Wels, dann lässt sich sicher was organisieren. Auch da komme ich wahnsinnig gern. Das ist auch so ein Punkt, wenn die Nürnberger Messe ist, da ich ja dann doch hier lokal vor Ort bin, freue ich mich auch immer, die Kollegen, die von den verschiedenen Gebieten kommen, aus ganz Deutschland oder zumindest Süddeutschland, aus Offenbach von der Zentrale, aus Hamburg von der Niederlassung dort, wenn die nach Nürnberg kommen zur Messe, dann habe ich immer die schöne, positive Aufgabe, mich so ein bisschen zu kümmern, was neben der Messe geschieht. Wir haben immer einen Abend, wo wir gemeinsam essen gehen wollen, und an den anderen Abenden gibt es die Möglichkeit, dass man dann selber vielleicht die eine oder andere Lokalität noch besucht. Und das ist schön, da freue ich mich immer drauf, weil da kann ich dann meinen Kollegen meine Heimatstadt zeigen. Das ist immer ganz angenehm. Das ist so der zweite Aspekt, warum ich mich auf die Nürnberger Messe immer wahnsinnig freue. Klar. Ja, und natürlich auch viele Kunden von dir, denke ich mir, die da vor Ort sind, weil der ganze Dunstkreis rundherum. Das war ja auch das Thema in der Frankfurter Messe immer. Das ist ja räumlich von mir jetzt gar nicht so weit weg. Aber weil es ja doch als internationale Messe zählt und viele Händler auch lokale Messen anbieten, hat man in den letzten Malen tatsächlich gemerkt, dass Kunden aus meinem Gebiet zur Frankfurter Messe, zur internationalen Messe zunehmend weniger kommen. Und so die Wichtigkeit bei mir ganz, ganz stark auf der Nürnberger Messe liegt. Und das ist auch gut so. Ja, ich glaube, das ist auch bei uns jetzt und Unternehmenskultur etwas, dass man mehr Richtung lokale Auftritte gehen, Richtung lokalen Marketing, näher am Kunden damit auch. Also ich sehe das auch sehr positiv, wie nur bei den Großevents. Ja. Absolut. Ja. Und wenn wir schon so zurückblicken und ins nächste Jahr blicken, also ich hoffe, dass wir wieder ganz viele Folgen miteinander aufnehmen können für unseren Heizungstuner-Podcast. Und rückblickend muss man sagen, dass die 12 Folgen waren es ja dann für jeden Monat irgendwie eine. Dass das jetzt rasend schnell vorbeigegangen ist. Ne? Der Faktor Zeit ist ja immer sowas, wo man sagt, Mensch, wo ist dieses Jahr hin? Und wenn ich überlege, wir haben jetzt 12 Folgen zusammen aufgenommen, natürlich immer mit der Unterstützung unserer lieben Reinhild. Das darf man an der Stelle natürlich auch mal sagen. Danke, Reinhild. Dankeschön. Ist das ein sehr kurzweiliges Unterfangen? Und ich freue mich auch da tatsächlich auf 2026. Ja, also ich kann auch nur, wenn ich zurückdenke, wie wir da angefangen haben, habe ich mir noch gedacht, da werden wir jetzt ein paar Podcasts aufnehmen, was machen wir dann? Da ziehen wir irgendwann durch. Aber ja, jetzt haben wir 12 gemacht, es gibt immer noch viel zu reden. Absolut. ab und zu gibt es wieder irgendwo ein neues Auto, da geht uns der Gesprächsstoff nie aus, sonst haben wir über alte Autos auch noch genug zu reden. Also und Heizung und Kühlung brauchen wir auch in Zukunft eine, das wissen wir. Von daher unbedingt. Wird es uns da nicht fad. Wenn wir vielleicht nicht zu stark in unsere Dialekte verfallen, können es auch alle im deutschsprachigen Raum verstehen. Ich entschuldige mich hiermit auch aufrichtig bei allen, die mich im letzten Jahr nicht verstanden haben. Da geben wir uns aber ja auch schön Mühe, zumindest die meiste Zeit. Ja. Du musst dich ja weniger bemühen wie ich bei dir. Es ist ja näher am Ursprungsdialekt. Aber mittlerweile jetzt nach 12 Folgen bin ich jetzt auch schon ganz gut drin. Meine Freunde finden es nach wie vor witzig, wenn sie mich hören, weil sie mich so nicht kennen. Aber ja, mittlerweile hört sogar meine Mutter den Podcast, mit Heizung jetzt auch nicht so, aber wenn ich dann meinen WhatsApp-Status drinnen habe, dann schickt sie am nächsten Morgen wieder, hab mir gestern wieder euch angehört und macht so weiter und viel Erfolg. Und ja, finde ich auch lustig irgendwie. Ja. Also, ist sehr schön, dass uns im Podcast eine Sache erspart bleibt, wenn man manchmal im Fernsehen sieht, wenn irgendwelche Leute, Bevölkerung interviewt wird und dann welche einen starken Dialekt sprechen, womöglich noch den meinen vielleicht, und dann plötzlich Untertitel eingeblendet werden. Das finde ich immer ein starkes Zeichen. Gott sei Dank, das brauchen wir nicht vielleicht. Beim Podcast die Untertitel, noch nicht. vielleicht. Ja, Florian, Weihnachten steht direkt vor der Tür. Lebkuchen, Glühwein, Bratwurstbrötchen, das hatten wir das letzte Mal schon angesprochen. Das war jetzt die letzten Wochen vielleicht nicht genug. Unbedingt, das kommt. Ne? Haben wir jetzt kulinarisch einiges hinter uns, noch die Weihnachtstage hinter einen bringen und dann heißt es mal wieder Abstand nehmen von der ganzen Schlemmerei. Zumindest für mich. Schau mal, Jena, oder? Ob wir uns da noch kennen im Video. Jeder 5 Kilo mehr auf den Rippen. Das ist der Feiertag. Ich kann das gar nicht ausschließen. Ich werde es versuchen, auf den Skien wieder runterzubekommen. Schnee haben wir ja schon ein bisschen. Also die Winterreifen haben sich ausgezahlt. Ja. Und sobald es wieder geht, ab mit meinen 2 bzw. 3 Mädels auf die Piste und das Wetter genießen. Also ich habe mich vom Skifahren irgendwann verabschiedet. Ich habe das in der Jugend wahnsinnig gern gemacht. Fast jedes Wochenende ist deutlich übertrieben. Aber bestimmt 8-9 Mal pro Saison sind wir dann privat oder dann mit Busreisen organisiert in irgendwelche Skigebiete gefahren, ob für einen Tag oder für 3-4. Aber das war dann irgendwann, hat da mein Körper nicht mehr mitgemacht, diesen sportlichen Stil, den ich immer gefahren bin, durchzuziehen. Und ja, dann gab es auch mal den einen oder anderen Vorfall, bei dem ich den Spaß verloren habe beim Skifahren, weil ich wahnsinnig gern Tiefschnee gefahren bin. Okay. Und da war mir dann einmal zu eigen, das, was keiner gern hat im Tiefschnee, dass dann von hinten die Lawine kommt. Und das hat dann tatsächlich so den letzten Ausschlag gegeben. Das hat dann gereicht. Da habe ich dann einen Haken dahinter gemacht. Wobei ich die winterliche Bergelandschaft wunderschön finde. Und das auch immer wieder genießt, wenn man dort ist. Auch gern auf dem Berg oben. Aber es muss nicht mehr abseits der Pisten sein. Nee, also ich bin auch eigentlich nur auf den Pisten unterwegs. Auch gerade mit den Kids. Ist auf die Pisten schon. Wenn viel los ist, dann muss man da schon genug aufpassen. Die Mädels fahren da auch mit Rückenprotektor, falls irgendwer irgendwann mal übersieht, damit da nichts zu Grobes passiert. Und ja, da muss man schon aufpassen. Das stimmt schon. Aber gut. Wie gesagt, wir wohnen ja mitten in den Skigebieten, mitten in den Bergen. Ja. Und da muss man das schon nutzen. Das mit der Sicherheit auf der Piste ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe zuletzt dann auch immer, bin ich noch mit Helm gefahren, was ja am Anfang meiner Skifahrerei undenkbar war. Da sind ja nicht einmal die Rennfahrer im Fernsehen mit Helm gefahren, sondern hatten ihre Pudelmütze auf. Und das ist jetzt mit dem Helm war das immer ein ganz, ganz tolles Sicherheitsgefühl. Und das möchte ich so nicht gemisst haben. Umso mehr kann ich verstehen, dass du vor allem deine Kinder da natürlich noch ein Stück weiter schützt. So ist es. Gut. Florian, dann wünsche ich dir mal ganz, ganz schöne Weihnachtsfeiertage, dass du die Zeit nutzt, dich zu entspannen, viel Zeit mit der Familie verbringst. Und ich freue mich, wenn wir uns im Januar wieder hören. Vielen, vielen Dank für das tolle Jahr. Ich hätte mir keinen besseren Buddy aussuchen können, ohne dass ich mich dich eigentlich ausgesucht habe. Das hat die Reinhild ja für uns gemacht. Aber nee, also das hätte nicht besser laufen können. Danke für die tolle Zeit. Ist super gelaufen. Auch eine gute Zeit zwischen den Feiertagen. Und dann hören wir uns, wie ich immer so schön sage, im neuen Jahr in alter Frische wieder. Das hast du toll gesagt. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. So, Matthias, mach's gut. Tschüss.